herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts. Episode 259 steht auf dem Plan. Und ja, die Themen, das wird heute ein Aufreger, oder auch nicht, ja, war ein Aufreger die Woche, jetzt nicht mehr. Ja, sag auch dann, warum, ja, News natürlich wieder, Community, ja. Ich weiß nicht, so in den Sommermonaten, ne? Aber ein bisschen was ist da und natürlich auch wieder die App der Woche. Ich komme gleich zu dem Thema, das auch hier die Überschrift des Uncasts diese Woche bildet. Hörst du, was ich höre? Tja, denn Google Play Music bietet ein kostenloses Angebot, allerdings nur in den USA. Und das habe ich mich da natürlich bei Google Plus aufgeregt drüber. Ohne natürlich erstmal genau zu gucken, was es ist und das zu realisieren, was es ist. Und das ist lächerlich. Tut mir wirklich leid. Es scheint zwar gerade momentan in zu sein, ja, dass hier Firmen sagen, hier was ganz Neues, ja, Play Music oder hier Musik anhören kostenlos, Wahnsinn, hier bei uns in unserem Store, Wahnsinn, ja, ja, was Wahnsinn. Wie wär's denn zum Beispiel mit Internetradio? Alle Sender kostenlos, cool, oder? Nicht schlecht, kann ich nur empfehlen. Denn nichts anderes ist dieses Play Music. Ich habe das einfach Play Music Radios genannt, ja. Weil, wie gesagt, es ist nichts anderes. Es ist eine Auswahl von Musik, die eben, ja, so wird es propagiert, nach Stimmung geht eben, ja. Brandneue Musik, Autofahren, Workout, Boosting Your Energy und bla bla bla, ja. Das kann man auch mit ganz normalen Stationen machen, Radiostationen im Internet. Gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, also unzählbare fast, ja. Ich glaube, hier mal beim Shoutcast, haben die überhaupt noch eine Nummer drauf, wie viel Shoutcast-Radiostationen gibt. Shoutcast ist also die größte Ansammlung von Internet-Radiostationen im Web. Natürlich gibt's halt für Internetradio auch viele Apps, ganz klar. Und also ich sehe hier jetzt keine Zahl mehr, wie viele Stationen da drin sind. Früher gab es das mal, wahrscheinlich sind so viele, dass sie das gedacht haben, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es gibt für alles etwas. Also wenn ich jetzt hier mal eingebe, manchmal muss man sich ein bisschen das auch selbst überlegen. Ja? Also Workout, das wären dann halt am besten Lieder mit etwas mehr Rhythmus drin, da kann man zum Beispiel Dance-Lieder gut nehmen und so weiter und so weiter. Oder zum Entspannen, ja, dann empfehle ich einfach mal so Chill-Out einzugeben, ja, und dann kriegt man hier zum Beispiel auf Anhieb, also mit dem Begriff Chill-Out im Sendernamen schon drin. Also das heißt, nicht nur Sender, die das jetzt also spielen, sondern die das im Sendernamen drin haben, ja, kriege ich schon 84 Anzeigen, da dürfte also schon für jeden was dabei sein, ja. Chill Out Launch Radio, Costa del Mar Chill Out, Chill Tracks, Antenne Bayern Chill Out sogar, ja, interessant. Und was jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so aufgeführt ist, empfehle ich zum Beispiel hier aus dem ganzen Groove Salad. Ja, wer auf sowas steht. Groove Salad, Down Tempo Radio, ist sehr, sehr schön meiner Meinung nach und ja, das erfüllt seinen Zweck. Ja, wie gesagt, gibt's natürlich auch jede Menge Apps für Internetradiostationen im auf Android logischerweise. Gut, also was hier Google anbietet bei Play Music kostenlos ist, Augenwischerei, ja. Frechheit kann man ja nicht sagen, weil es ist ja kostenlos. Fresh ist es allerdings, dass es nur in den USA gibt, mal wieder, ja. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal, ob das jetzt mit der GEMA zusammenhängt, mit schwierigen Verhandlungspositionen in Europa, das ist mir wurscht. Ganz einfach, ich habe die Schnauze voll. Ja, so eine Weltfirma wie Google muss gucken, dass sie die Produkte gleichzeitig starten, dann entweder den Start des amerikanischen angebotszurückhaltend, bis man auch für die größten anderen Märkte die Lizenzen hat, ja, oder dann eben schauen, dass die Lizenzverhandlungen eben schnell gehen. Das kriegen kleine auch hin, das kriegen auch größere hin, nur Google scheint es nicht hinzukriegen, und das ist mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht, warum das so ist. Fakt ist, es ist so, und das ist nicht akzeptabel. Aber wie gesagt, die Aufregung hat sich dann eben gelegt, weil das, was hier geboten wird, und es steht hier auch im Text drin, ja, dass das die 10 meisten Aktivitäten auf Google Play Music, ja, jetzt als separate Radiostationen, ja, verfügbar sind. Also 10 Radiostationen kostenlos. Wie wär's mit Zehntausende Radiostationen kostenlos? Legal. Kostenlos. Shoutcast.com im Web, ja, oder eben dann zum Beispiel TuneIn Pro oder wie heißt das, was ich momentan installiert habe? Ah, ich weiß nicht, was ich installiert habe. Das ist so ein seltsamer Name, die brauchen unbedingt ein neuer Name. Radio.net, das ist wahrscheinlich deswegen, weil die App auch anders heißt, je nachdem, wo man danach guckt. Ja, ja, da kann man sich dann auch, da kann man auch, wenn man will, einen Account anlegen, kann sich dann seine Favoritenliste zusammensetzen und. Also so richtig schön komfortabel. Da braucht man eben kein Google Play Music dazu. Schlimmer noch, wer jetzt sagt, naja, aber okay, auch Internetradio ist nicht unbedingt das, was ich jetzt unbedingt will. Ach ja, ganz kurz vielleicht noch, wer einen anderen Ansatz zu Internetradio gut findet, ja, und mal da reingucken will oder reinhören will, ja, da habe ich einen Link vom Matt Spike bekommen. Laut.fm, also nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch laut.fm, ja, und die stellen quasi selbst Musikprogramme zusammen nach verschiedenen Richtungen. Mir selbst gefällt das nicht so gut, weil ich da, naja, sagen wir mal, lieber meine Radiostation, meine Internetradiostation habe, wo dann eben ich weiß, was da gespielt wird, und das ist dann schon okay. Aber hier hat man dann ein Programm, das, so heißt es jedenfalls, per Hand von den Leuten, vielleicht ist das, was mich auch stört, von den Leuten, die dort beschäftigt sind, bei laut.fm zusammengestellt werden. Und da gibt es dann halt auch viele Abstufungen. Zum Beispiel hier Goa Channel 1, das ist sehr, sehr schön. Ja. Und ja, ich find's gut. Also laut.fm ist auf jeden Fall nochmal eine Alternative zu dem herkömmlichen ja, Internetradio, wenn man so will. Ja. Okay, also wer aber jetzt sagt, gut, Internetradio und so, bla, ich will kein Radio, auch nicht, wenn es im Internet ist und auch nicht, wenn es ohne nervige Moderation ist. Ich will nur meine Musik, die ich vorher ausgewählt habe. Basta. Ja. Kann man haben. Kostenlos. Jetzt. In Europa. Sofort. Ja. Nennt es Spotify. Geht auch über Mobile kostenlos. Ja. Ganz einfach. Und da kann man dann seine ganz normalen Playlisten alles abspielen ohne Probleme. Ja, wer noch höhere Qualität will, also 160 Kilobit Sekunde Ogg-Qualität, Ogg-Vorbis-Qualität entspricht ungefähr der Qualität vom Google Play Store. Das ist das, was man kostenlos kriegt bei Spotify. Wer noch höhere Qualität will, also weit besser als Play Music, der kann für Premium, ein Premium-Abo abschließen, dann hat er 320 Kilobit Sekunde Ogg-Vorbis, was natürlich kein Vergleich ist zu MP3 320 Kilobit Sekunden. So. Also Spotify kostenlos, sofort machbar, mit der Musik, die man will, die gesamte Bibliothek ist verfügbar, boom, Ende. So. Alles klar? Noch irgendwelche Fragen zu Play Music? Ja, genau. Also ich verstehe das nicht ganz so, wo da der große Hype ist in den USA. Ich habe es auf so vielen Webseiten gelesen. Kostenlos Musik bei Google Play. Ja, wie wäre es mit kostenlos Musik bei Ja, Zehntausende von Internet-Radiostationen hat keine Sau interessiert. Gut. Ich muss das nicht ganz verstehen, aber wer Musik möchte und nichts dafür löhnen möchte, der hat alle Türen und Tor offen, ja, alles da. Bumm. Kann man sofort nutzen, legal, schon immer so gewesen, ja, Radio, legal. Ne? Kann man haben. Gut. Komm mal zu den News. Ich hab das Gefühl, dass heute der Uncast kürzer wird als die Rios Wochensicht. Ne? Schauen wir mal. Ja. Inbox gibt's jetzt ebenfalls mit einer Undo-Funktion. Ja, komischerweise auch so eine Schlagzeile, die ich überall gelesen habe. Ja, Gmail im Web jetzt auch mit der Möglichkeit, wenn man eine Nachricht verschickt hat, die rückgängig zu machen. Ja, sehr gut. Ich habe es gleich auf 30 Sekunden eingestellt. Allerdings hatte ich vorher diese Undo-Funktion schon seit geraumer Zeit, ich glaube über ein Jahr schon gibt's die. Aber die musste man bei Gmail in Google in den Labs-Einstellungen einstellen. Ja, und das hat also Vorteil, wenn man jetzt eine Nachricht schreibt. Dann hat man die eingestellte Zeit eben zur Verfügung zu sagen, nee, die möchte ich nicht. Allerdings darf man auch nicht die Seite verlassen. Das ist ein bisschen nervig. Wenn ich das ausprobiere, dann, sobald ich in eine andere Ansicht gehe, dann verschwindet diese Option Undo. Ja, und dann ist es quasi geschehen. Also da wäre sicherlich noch ein bisschen was verbesserungsbedürftig. Allerdings jetzt auch bei der Inbox-App für Android ist jetzt diese Funktion implementiert, damit man eben hier Zeit hat, um diese Nachrichten quasi zurückzupfeifen. Ja, das ist keine große Magie. Ja, das ist einfach so, dass diese Zeit gewartet wird dann, bis die Nachricht tatsächlich verschickt wird. Ja? Das heißt, wenn man das einstellt auf 30 Sekunden, dann wartet eben Google 30 Sekunden lang, bis die Nachricht verschickt wird. Vorher kann man das dann eben rückgängig machen. Und wenn die Nachricht erstmal raus ist, dann kann sie natürlich niemand mehr zurückholen. Ja, das ist dann vorbei. Das geht nicht. Und die Funktion ist allerdings sehr, sehr nützlich. Wie oft hat man sich schon blöderweise verschrieben, hat es dann gleich gemerkt, schon nachdem man Send gedrückt hat. Ja, das passiert im Eifer des Gefechts. Und dann war es allerdings zu spät und total nervig. Das Schlimmste natürlich, wenn man eine falsche Mailadresse angegeben hat und das für jemand ganz anderen bestimmt ist, ja. Auch da hat man jetzt eben die Möglichkeit, nochmal 30 Sekunden lang in sich zu gehen und die Nachricht zurückzuholen. Oder wenn man so in einem, vielleicht in einem Rio rennt, genau, ja, so mal richtig total, dreht durch und schreibt diese Mail wutentbrannt und so und schickt die weg und dann: Oh Mann, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Nein, nein, ich kann das nicht machen. Undo, undo. Und dann hat man vielleicht seinen Job trotzdem noch behalten, ja, und so. Das ist ganz in Ordnung. Ja. Ich finde es gut. Es sollte eigentlich bei allen E-Mail-Programmen so sein. Es ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Es wäre eine ganz einfache Funktion. Die könnte jedes Mail-Programm haben, ja. Vielleicht was für Carmail. Hallo, Carmail? Undo-Funktion. Das wäre doch was. K9 Mail. Cool. Ja. Also, schön. Bis 1. Juli sind wieder etliche Apps gratis bei Amazon. Tja, hat sich jetzt gerade wieder ganz blöd überschnitten. Ich habe das erst vor ein paar Tagen rausgefunden, oder was heißt vor ein paar Tagen, eigentlich erst gestern. Und es gibt nämlich wieder von Amazon etliche kostenlose Apps, die normalerweise einen Haufen Geld kosten. Beispielsweise, nicht, dass ich ein Fan davon bin, AVG Antivirus Pro Android Security. Also ihr wisst, wie ich zu solchen Antivirenprogrammen stehe für Android, nämlich nutzlos. Braucht man nicht. Vorsicht, man kann mit denen mehr kaputt machen, als man Nutzen daraus hat. Es gibt eigentlich keinen Nutzen daraus. Ja. Aber Dennoch sind hier einige Sicherheitsfunktionen drin, die für Profi-Benutzer vielleicht ganz interessant sind, die dann einzustellen, beispielsweise ein App-Lock. Ja. Aber auch hier aufpassen, ja, das kann auch Akku verbrauchen. Ja. Dann, wie gesagt, Finger weg von den Battery-Saving-Features und so, ja. Gut scannen. Wenn man sich dann sicher fühlt, kann man auch so einen unnützen Scan machen, kein Problem. Aber auf jeden Fall spielt ja auch keine Rolle, wer diese App will. Ja, mit diesem ganzen Zusatz, Primborium, App-Blocker, App-Backup, Call- und Message-Blocker und auch eine Anti-Diebstahl-Sicherung, naja, der kann das jetzt tatsächlich kostenlos herunterladen. Statt 11,99 $, ich glaube 10 € noch was, kostet es hier, kostenlos. Bei Amazon. Also schnell, schnell noch bis 1. Juli kann man die herunterladen. Wenn ihr das also noch rechtzeitig gehört habt, könnt ihr da doch noch was rausholen damit. Viele Spiele sind auch dabei. Alarm Clock Pro gibt es beispielsweise auch. Deep Under the Sea, ein schönes Spiel. Auch, ja, sage ich später. Exiles und. Weather Live ist übrigens auch eine schöne App, die das Wetter in Echtzeit quasi zeigt. Auch die kostet normalerweise 2 $. Hier ist alles Mögliche drin mit Wolkendarstellung, Satellitenkarten, Regenkarten und. Also sehr, sehr schön gemacht. Und bis zu 7 Tage Vorschau auch. Leider läuft das Teil immer im Hintergrund, wenn es installiert ist. Ich habe das nicht gesehen, dass man das irgendwie abschalten kann. Sehr schade. Deswegen habe ich es wieder heruntergemacht von meinem Device. Aber ich finde es doch ganz interessant. Für die Beta-Freaks wird das eine schöne Geschichte sein. Also und noch viele weitere geniale Apps. Was könnte ich hier noch hervor rufen? Quellmomento war schon mal kostenlos bei Amazon. The Bard's Tale, ein lustiges Adventure, auch das ist kostenlos hier jetzt mit drin. Ja. Genau. Und 2 Airplay Receiver gibt es auch noch, wer also so ein Teil hat. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich gehe zum nächsten Punkt. 200 GB Micro SD-Karte. Eben habe ich fast gehaspelt mit 200 Gigabit. Nein, 200 GB Micro SD-Karte von SanDisk ist jetzt erhältlich bei Amazon. 239 $ kostet das Ganze. Aber Vorsicht, halt, bevor ihr kauft, ja, bevor ihr kauft, ihr braucht auch ein Gerät. Ja, das auch diese 200 GB Karten verarbeiten kann. Das sind normalerweise, auch das ist nicht 100% sicher, aber normalerweise sind es die Smartphones oder Tablet, die auch 128 GB Karten akzeptieren. Das sind leider nicht sehr viele. Ja. Die würden auch diese 200 GB Karte schlucken, aber nicht alle davon. Also Vorsicht. Es gibt halt eben momentan sehr wenige Geräte, die dafür geeignet sind. Also muss man hier die Euphorie mit 200 GB noch zurückhalten, ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob es noch in Zukunft noch viel Geräte geben wird, die SD-Karten unterstützen. Von daher ist das leider ja etwas die Euphorie etwas gedämpft, ne, von dem Ganzen. Jo, Hangouts hat 1 Milliarde Installationen durchbrochen. Wow, herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Aber leider, leider heißt es natürlich nicht, dass 1 Milliarde Menschen damit verbunden sind. 1 Milliarde Installationen und soweit ich das weiß, zählen da auch die Installationen mit dazu, die eben standardmäßig bei Android dabei sind. Und das bedeutet eben, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil die reden hier von Installation vom Play Store aus. Ja, es könnte auch separat sein, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also die Akzeptanz von Hangouts könnte etwas größer sein. Ich weiß halt auch nicht genau, woran das liegt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe da jetzt jahrelang schon darüber gerätselt, auch bei Google Talk, als es noch Google Talk war, das Hangouts. Was ist denn der Grund, warum sich die Leute sträuben dagegen, wenn man das überhaupt so sagen kann, ja. Aber es ist viel besser geworden in letzter Zeit. Immer mehr Leute nutzen Hangouts. Das merkt man also schon. Und ja, ich bin kein Riesenfan, ja, davon, weil es eben keine Verschlüsselungsmöglichkeiten gibt. Aber dennoch, die Kommunikation ist sicherer als bei so manch anderem Mitbewerber. Ja, auch der ganz große bekannte Mitbewerber, der hat zwar eine theoretische Verschlüsselung, die ist aber nicht mal das Papier wert, auf dem sie steht. Und deswegen ist es schon okay. Nur, tja, ich habe halt immer noch so, ich würde mir was anderes wünschen. Ja. Aber vielleicht wird hier Hangouts 4.0 so gut, dass es auch die letzten Kritiker restlos überzeugt. Da werden nämlich einige Änderungen erwartet bei der neuen 4.0-Version dieser App oder dieses Hangout-Systems. Und das wird auf jeden Fall deutlich vereinfacht werden, ja, was auch notwendig war. Ich denke, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Kontakte nicht einfach so automatisch da drinstehen. Da muss Google wirklich noch was machen. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. WhatsApp wurde ja gleichzeitig dafür auch kritisiert, dass es einfach das Telefonbuch nimmt, ausliest und dann alle, die im Telefonbuch sind und auch WhatsApp installiert haben, automatisch dann eben in diese Liste stellen und sogar noch die Leute informiert, dass der jetzt auch WhatsApp hat. Ja. Es wurde auch kritisiert. Gleichzeitig war das aber auch eine Killer-Funktion, die die Leute dazu gebracht hat, WhatsApp eben zu nutzen. Ja, einfach. Ja. Sicherheit und Datenschutz und was weiß ich, hat da eben keine so große Rolle gespielt. Ja. Aber ich kann schon verstehen, warum es Google so sich vielleicht nicht traut, ja, direkt. Weil wenn WhatsApp das macht, dann steht das vielleicht kurz mal in den Nachrichten drin, ja, so ein paar Mainstream-Seiten haben da auch darüber berichtet, kein Hahn kräht mehr danach. Wenn Google das macht, dann gibt es gleich wieder ein Antitrust-Verfahren oder eine Verhandlung wegen Missbrauch der Daten, bla bla. Ja. Google darf ja gar nichts mehr machen. Die dürfen ja nicht einmal mehr positive Sachen machen, dann werden sie auch noch dafür fertig gemacht. Wenn nicht von den Menschen, von den Leuten, von den Nutzern, dann halt eben vom Gesetzgeber. Ja, traurig, aber vielleicht ist das der Grund, warum eben Hangouts eine Chat-Applikation ist und bleibt momentan. Aber 4.0 ist schon sehr vielversprechend. Schauen wir mal, was da passiert. Tja, BlackBerry und Android, da gibt's gewaltige Gerüchte, dass BlackBerry ein Android-Smartphone plant oder auf Android-Smartphones aufbauen will, und zwar komplett. Und die Aussage von John Chen, das ist der CEO von BlackBerry, dass, sagen wir mal so, er sagt: "We only build secure phones and BlackBerry is the most secure phone. So, if I can find a way to secure the Android phone, I will also build that." Um mal im Englisch zu bleiben, Bullshit. Ja, ganz einfach. Mittlerweile sind die Android-Geräte weitaus sicherer als die BlackBerry-Geräte. Ja. Das hat auch hier im Zuge von Edward Snowden die Enthüllungen deutlich gezeigt. Ja. Und es hat schon einen Grund, warum Edward Snowden ein Android-Gerät benutzt, wenn er denn überhaupt mal eins benutzt, ja, und kein BlackBerry. Denn da gibt es ganz andere Software dazu, wo auch keine Firmen Zugang haben zu Daten oder ähnliches. Ja. Open Source Software, die auch kontrolliert werden kann und wenn notfalls auch selbst nochmal Hand angelegt werden kann, damit es auch ja sicher ist. Und das ist eben etwas, was man beim BlackBerry nicht kann. Wo ist denn hier die Open Source Software? Das System, das kann man gleich ganz vergessen. Ja? Ein Android-Phone kann man wenigstens noch, wenn man dann ganz paranoid ist, flashen und eine eigene Version drauf machen. Insbesondere für Firmen ist das natürlich verlockend, wobei es kaum eine Firma macht. Ja? Aber es können auch andere Konzeptphones erstellt werden oder neue Geräte, wie zum Beispiel dieses Blackphone. Das ist ein sicheres Android-Phone. Ja, übrigens, interessant, Blackphone, Blackberry. Naja. Aber hier jetzt zu sagen, ja, wir könnten Android schon nehmen, wenn das also sicher genug ist, ja, wenn das sicher genug gemacht werden kann. Und das hört sich bei mir an nach, hallo Microsoft, also entweder ihr arbeitet jetzt mit uns zusammen und gibt uns Kohle oder wir gehen zu Android, ja, und, ne? Da habt ihr die Chance vertan, so Android mal wieder richtig fertig zu machen. Weil was wäre besser für Microsoft, ja, wenn BlackBerry sich dann auf einmal auf wundersame Weise entscheiden würde, ja, nein, Android ist überhaupt nicht sicher genug, ja, das ist ein total unsicheres System, das können wir nicht machen, ja, wir gucken lieber, dass wir was mit Windows Phone machen, ja. Das kann man wesentlich sicherer halten als bei Android. Ja. Wenn so könnte es dann auf einmal heißen, ja, je nachdem. Ne? Ist natürlich reine Spekulation, würde ja sowas nie behaupten. Ne? Ist rein nur so ein Hirngespinst. Ne? Hört sich halt so an. Ja? So das Betteln nach Geld. Ja? Hier gibt uns Geld und wir hauen Android in die Pfanne. Ne? Ist ja sowieso so ein beliebter Sport. Google in die Pfanne zu hauen. Ja. Ha! Übrigens interessant, so am Rande ist noch, wenn wir gerade von Open Source gesprochen haben, das Cloud Source Repository bei Google ist online, ja, und das ist offenbar ein Mitbewerber von GitHub. Ist zwar jetzt noch in der Beta-Version, ist aber zugänglich. Und wer da jetzt sagt, Moment mal, war da nicht was schon mal bei Google? Genau, code.google.com, die hatten da auch schon mal sowas Ähnliches. Warum das einfach so verschwunden ist, da haben sich auch viele am Kopf gekratzt, ja, dass Google das einfach eingestellt hat. Und jetzt kommt auf einmal im Prinzip sowas wieder zurück als Cloud Source Repositories. Und das ist schon ja, verwunderlich, zumindest mal. Anhören tut sich ganz gut, bis auf natürlich die Freigrenze 500 Megabyte Speicher kostenlos. Also in der Beta zumindest. Ja, wie jetzt? Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Ja, okay. Mag dann sein, dass man da hier vielleicht eher für Android-Projekte das Ganze sich überlegt hat. Ja, sowas halt speziell für Android, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, also die 500 Megabyte, die sind ja wie sowas, bin ich aber von Google nicht gewohnt. Das ist ja ein schlechter Scherz. Naja. Gut. Vielleicht ändert es ja auch noch nach der Beta. Und hoffentlich haben die dann bis dann den Namen nicht hier sich kaputt gemacht mit diesen 500 Megabyte. GitHub, was ist denn eigentlich GitHub? Ja? Ist doch unlimited, oder? Ist doch unlimited, oder nicht? Oder nicht? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Vielleicht kann mich hier mal verbessern, aber ich glaube, da gibt es keine Begrenzung an Speicher. Google verabschiedet sich von Eclipse. Tja, auch sowas, ne? Google hat ja das Android Studio herausgebracht, vor schon, ja, jetzt einiger Zeit. Erfreut sich auch großer Beliebtheit, weil es natürlich wesentlich besser ist, so jedenfalls die Meinung von vielen Entwicklern, als diese Lösung mit Eclipse. Und deswegen, ja, kommt der Zug jetzt nicht so überraschend, dass jetzt hier zugunsten von diesem Android Studio die Erweiterung für Eclipse Android Developer Tools dann eingestellt wird, ja, weitere Unterstützung davon. Zwar gibt es jetzt gerade ein Update darüber. Hier ist es auch nochmal zu sehen vom 26. Juni. Und da wird auch hier ge gezeigt oder gesagt, dass es jetzt also Zeit ist zu migrieren und dass dann eben die Projekte auch übertragen werden können zu Android Studio und dass es dann jetzt empfohlen wird. Über die nächsten Monate werden auch weitere Projekte übertragen auf Android Studio, an denen Google gerade rumbastelt. Und dann wird eben das hier nicht mehr weiter oder wird jetzt eben nicht mehr weiter entwickelt, diese Eclipse Android Developer Tools. Ja. Also es wird jetzt langsam Zeit, wer noch nicht auf Android Studio umgezogen ist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Gerüchtealarm! Nexus 5. Und zwar die neue Version 2015 soll zusammen mit Android M veröffentlicht werden. Und jetzt, bevor ihr in schallendem Gelächter ausbricht, ja, das neue Blablabla, ist endlich wieder ein kleinerer Bildschirm. Tja, es ist ja auch ein Nexus 5. Das Nexus 5 soll offenbar mit einem 5,2 Zoll Display ausgestattet sein. Exynos 7420 Prozessor, 2,1 Megapixel Front-Facing Kamera, was ziemlich enttäuschend ist, muss ich ganz klar sagen. Dann 13 Megapixel Kamera hinten, das ist voll in Ordnung. 2700 mAh Akku, okay. Und natürlich hier die normalen weiteren Daten, aber ich muss schon sagen, umhauen tut es mich nicht. Für mich ist der Bildschirm natürlich viel zu mickrig. Sowas kommt mir nicht mehr ins Haus. Ganz einfach. Ich bin schon ein 8,9 Zoll Tablet gewohnt. Das wird auch genutzt zum Telefonieren. Basta. Deswegen wird höchstens ein Nexus 6 in Frage kommen. Das wird auch noch kommen, ganz klar. Aber ich denke erst Anfang oder Mitte nächsten Jahres, weil ja das Nexus 6 immer noch das Aktuelle ist. Das Nexus 5 hat jetzt schon, das Alte hat jetzt schon ein paar Takte mehr auf dem Buckel. Also es wird da eine Fortführung der Google-Reihe geben. Diesmal wird hier wohl das eines von LG sein, wenn ich das richtig hier gelesen habe. Das ist ein Codename LG Angler. Ja, okay. Und mit dem zusammen, das finde ich viel interessanter noch, wird Android M, Android 6.0 wohl starten. Ja, auf dem Google I.O. Event 2015 war was? Schon wieder? Haben die zwei Google I.O. Events? Ja, ich habe immer gedacht, das wäre nur einer pro Jahr. Was ist das? Naja. Aber man darf da also gespannt sein, ob diese Gerüchte hier auch tatsächlich stimmen. Wahrscheinlich wird das Gerät auch einen USB-C-Port haben. Das ist sehr wichtig, finde ich. Äußerst wichtig. Ich warte dann brav auf das Nexus 6 und hoffe, dass es diesmal auch vom Preis her etwas humaner ist. Schwitzen würde ich jetzt schon mal beim Nexus 5, was den Preis anbetrifft, weil wenn sich das, was beim Nexus 6 angefangen hat, sich jetzt auch auf das Nexus 5 umschlägt, dann wird das doch recht teuer sein und dann ist das natürlich alles wieder in Relation gestellt. Mal sehen. Gut, also Nexus 5 soll kommen, Android M soll kommen, auf der, da steht das hier im Text, Google I.O. 2015, das gibt's doch gar nicht. Das kann gar nicht sein. Die meinen bestimmt was anderes. Sie haben sich bestimmt verschrieben hier in dem Artikel. Naja, egal. Gut. Real-Life-Test. Tja, Samsung S6 gewinnt haushoch. Genau. Erster Samsung S6, zweiter LG G4, dritter iPhone 6. Das Ganze ist von Tom's Guide gemacht worden und zwar auch in Real-Life-Tests. Also hier werden nicht nur Benchmarks genommen, ja, sondern auch tatsächlich echte Real-Life-Tests. Und interessant hier, ich gehe jetzt gar nicht auf die einzelnen Werte ein, ich habe die verlinkt, die könnt ihr euch dann selbst angucken, aber insgesamt eben erster das Samsung Galaxy S6, vor allem Stärken bei der PDF-Ladezeit beispielsweise, und die Gaming-Performance ist sehr, sehr gut. Auch die Wi-Fi-Speed, also Wi-Fi-Speed ist unwahrscheinlich gut. Da wurde das Apple iPhone sogar nur fünfter, das LG dritter. Ja. Zweiter wurde das HTC One M9. So, und damit kommen wir auch mal zu den anderen. Also erster Galaxy S6, zweiter LG G4, dritter Apple iPhone 6, HTC mit dem One M9 kommt dann auf vierter, und dann erst, und das ist, finde ich, eine negative Überraschung, das Google Nexus 6 als fünfter nur. Also das ist wirklich sehr verwunderlich, gerade in den Stärken, wo Samsung also ganz weit vorne ist, ist das Nexus 6 sogar ganz weit hinten, auf dem sechsten Platz, nämlich die Gaming-Performance, das hätte ich nicht gedacht, die Kameraöffnungszeiten, also wie lange es braucht, wenn man auf die Kamerafunktion aufruft, bis es tatsächlich dann benutzt werden kann, und die PDF-Ladezeit. Ich verstehe nicht, wieso das so ist. Und dann als sechster das Asus ZenFone 2. Ja, und ja, auch nicht schlecht. Wie gesagt, hier die Ergebnisse sind relativ klar. Beim Video-Editing war Samsung auch sehr weit vorne, gefolgt vom LG. Beim iPhone 6 war das gar nicht möglich, weil es etwas Vergleichbares im Moment gar nicht gibt. Ja, Wahnsinn. Und das HTC kam auf Platz 4, das Google Nexus 6 da auf dem Platz 3 und das Asus Zenfone auf 5. Tja, ja, was soll man sagen? Ja, revealing, ja, sag ich mal. Ja, sehr aufklärend, das Ganze. Das hätte ich wirklich so nicht gedacht. Naja. Gut. Dann werde ich schon mal weiter gucken. Genau, die Wärmekamera für Android. Das ist noch ein schönes Ding. Und zwar für iOS gab es das schon eine Zeit lang. Ja. Jetzt gibt es auch für Android eine Wärmekamera, die man anstecken kann und damit dann zum Beispiel Lecks, Wärme-Lecks entdecken kann. Und wenn man also zum Beispiel Isolation, also die Isolationsdichte erkennen möchte, ja, ob irgendwo Risse sind, im Mauerwerk beispielsweise, oder ob die Isolation schlampig gemacht wurde, auch das kann man hier ganz schön sehen. Man kann also sehen, wo auch Wärme verloren geht, und. Aber nicht nur für sowas ist diese Wärmekamera gut, sondern man kann auch zum Beispiel das Ganze für Geocaching verwenden, und zwar sehr, sehr gut. Da kann man nämlich auch zum Beispiel Leute sehen, die vor allem bei Nachtcache sehr interessant, ja, und auch Tiere, die einem sonst verborgen bleiben, weil diese Kamera ja tatsächlich die Wärmesignaturen der Quelle erkennen kann, und dann lässt es auch eine Person im Wald leuchten wie ein Weihnachtsbaum. und somit kann man es also sehr gut nutzen. Vielleicht auch interessant als für Jäger, ja, dann würden sie vielleicht nicht hier immer sagen müssen, ja, aufpassen, ihr Geocacher, wir wollen euch ja nicht über einen Haufen schießen aus Versehen, ganz aus Versehen. Und also ist eine gute Sache. Also ich finde, es ist sehr, sehr interessant auch. Es ist eine echte Wärmebildkamera. Ja, also das ist nicht nur so eine Spielerei oder sowas, sondern die funktioniert richtig. Und da kann man auch teilweise durch Materialien hindurch schauen, je nachdem, und da dann tatsächlich Sachen erkennen, die man so nicht erkennen kann. Ich kann's dir schwer erklären, aber ich habe die Hauptseite mal verlinkt, ja. Die sagen auch klar in der Freizeit, dass man da eben auch hier was machen kann unter freiem Himmel. Ich denke, die haben da auch ein bisschen die Geocacher, ja, an der Kandare. Das find ich schön, ja. Und ja, gut, mehr ist darüber eigentlich jetzt nichts zu sagen. Ich komme nochmal zu den Community-Sachen. Ja, da hat der Alexander geschrieben, zwar nicht mal ganz aktuell, aber ich musste gerade wieder daran denken, wie in der Vorstellung mancher iPhone-Nutzer Apple Swift Key erfunden hat. Ja, ist vielleicht trotzdem relativ aktuell, nämlich mit der Smartwatch fängt das jetzt gerade genauso an. Da gibt es so tatsächlich Leute, die denken, Apple hat die Smartwatch erfunden. Ja. Bitte immer daran denken, wer zuerst war. Ja. Also Swift Key, bis das auf iOS gekommen ist, hat 4 Jahre gedauert. Nicht etwa bei iOS. Und es gibt tatsächlich Leute, die denken, Apple hätte Swift Key zuerst gehabt. Naja, okay. Immer wieder lustig zu lesen, dieser Chat-Ausschnitt. Ja. Ich habe den hier verlinkt, natürlich. Ja. Dann auch noch vom Alexander, zu dem, was der Matt Spike gepostet hat. Und zwar, schreibt Alexander, ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser Sache, an sich schon gut. Also es geht darum, um die LED-Panels, die hinten an einem LKW dran sind, dass man es quasi als Autofahrer hinten dran sehen kann, was vor dem LKW vor sich geht. Ja. Und ja, an sich schon gut, aber ich befürchte nur, dass man sich zu sehr darauf verlassen könnte, auch wenn die Technik mal versagen sollte, wenn das Video auf dem Bildschirm beispielsweise einige Sekunden verzögert gezeigt wird, der Fahrer also ein tatsächlich entgegenkommendes Fahrzeug nicht sieht und zum Überholen ausschert. Ja. Der Matt Spike schreibt dann, natürlich sollte man beim Überholen nicht die Augen zumachen. Anhaltspunkt wäre dann ja die Fahrzeuge, die man auf den LKW gesehen hat, auch real vorbeikommen. Ja. Und naja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also die Technik, Vertrauen in die Technik oder wenn die versagen soll, ich meine, es ist ja nicht nur mit elektronischer Technik ein Problem, ja, oder auch eine Sache, die man sich so nicht stellen darf. Ja, die Bremsen können auch mal versagen, kommt sogar häufiger vor als jetzt in so eine so bei so einem System, wenn das erstmal von der Funktionsweise her so läuft, dann sollte es also nicht mehr so stark verzögert übertragen werden, dass es also auffällt oder dass es relevant ist. Ja. Aber egal, auf die Technik muss man sich beim Autofahren immer verlassen, denn das ganze Auto ist ein technisches Gebilde. Ja. Und übrigens, die Technik ist wesentlich sicherer als die Menschen, die diese Technik bedienen. Das sieht man leider auf der Straße jeden Tag. Ja. Und das ist nicht unbedingt gewollt. Ja. Da gibt es sogar, ich habe da eine große Untersuchung, eine große Studie mal gehört. Ich habe leider die Quelle nicht mehr parat. Und zwar ging es da um das eigene Sehvermögen, dass es tatsächlich vorkommt, dass man zum Beispiel Dinge gar nicht sieht. Das hat nicht nur anatomische Gründe, sondern das passiert vor allem dann, wenn man sehr stark gestresst ist, oder zum Beispiel starker Hitze ausgesetzt ist, wie eben auch im Auto, oder übermüdet ist. Zum Beispiel, man fährt den ganzen Tag, ja, dann nimmt man auf einmal Sachen nicht mehr wahr, die man vorher wahrgenommen hat, weil sich das Gehirn an bestimmte Situationen gewöhnt und dann interessante Informationen ausblendet und für das Gehirn werden dann Informationen uninteressant, wenn sie zu häufig kommen. Ja. Da wurden zum Beispiel Untersuchungen gemacht mit diesem rechts vor links. Ja. Nach einigen Stunden haben viele Probanden das von rechts kommende Fahrzeug nicht mehr erkannt. Sie haben es nicht gesehen. Das Gehirn hat diese Information ausgeblendet. Ja. Und zugegeben, das passiert zum Glück nicht ganz so häufig. Ja. Auch die Gesichtsfeldausfälle, die können allerdings auch vorkommen, ebenfalls auch bei heißen Tagen, ja, körperliche Anstrengung beispielsweise. Das ist also durchaus möglich. Da sieht man Radfahrer auf einmal gar nicht mehr. Also man guckt wirklich hin und sieht den Radfahrer nicht. Ja, einfach weil der sich gerade in dem Bereich bewegt, in dem das Gesichtsfeld nicht mehr funktioniert. Ja? Und wenn man dann ein bisschen vorbeiguckt, dann auf einmal, oh, da ist ja einer. Ja, ist wirklich so. Das ist gruselig. Das wird vom Gehirn auch teilweise kompensiert dann. Und das heißt, man merkt es dann oft gar nicht mehr, dass es so ist. Und denkt, man sieht alles, man sieht aber nicht alles. Und man weiß es nicht mehr, dass man nicht alles sieht. Und das ist zwar in der normalen Bewegung kein Problem, aber wenn es auf Sekundenbruchteile ankommt beim Autofahren, kann es sehr wohl ein Problem sein. Und das ist immer und immer und immer wieder der Fall. Also wenn mal jemand sagt, ja, ich habe nichts gesehen, dann kann es tatsächlich sein, dass da jemand nichts gesehen hat. Es war aber was da. Ja. Tja, so ist das halt. Deswegen, ich traue mir weniger, als ich der Technik trauen kann. Definitiv. Das ist, also manchmal habe ich sogar Angst vor mir selbst, ja, aber vor der Technik nicht. Tut mir leid. Gut, dann noch, was ich vorhin schon erwähnt habe, den Link nochmal von meinem Spike würde ich gerne weitergeben. Laut.fm, ja, wer mal ein bisschen Internetradio anders aufgemacht hören will. Und ja, sagt, ach, Spotify, nee, mag ich nicht. Internetradio ist mir zu kompliziert. Laut FM, ja, da gibt es auch Android-Apps dafür und die machen da auf jeden Fall eine Musikauswahl, was denen so gefällt. Ich bin da halt skeptisch, weil mir die Musikauswahl von anderen Leuten fast nie gefällt. Ja, ich bin da ziemlich eigen und es, aber umgekehrt ist genauso. Also meine Musikauswahl gefällt auch fast keinem anderen. Tja, ist halt so. Ich komme zur App der Woche zum Schluss. Ja, da hat's eine App geschafft, die, Achtung, jetzt ganz schnell, ja, noch zu Amazon, wenn ihr ja vom 1. Juli das hier hört, die es noch bis 1. Juli bei Amazon kostenlos gibt. Tiny Cam Monitor Pro. Ja, die kostet hier regulär im Google Play Store 3,99 €. Was ist das? Eine App, mit der man Kameras streamen kann, beziehungsweise also Kamerastreams anschauen kann und diese auch aufzeichnen kann, übrigens auch mit Ton, falls die Kamera das anbietet. Und das Ganze wäre natürlich langweilig, wenn man nicht bis zu 25 Kameras gleichzeitig beobachten kann. Also, wenn ihr ein Kamerasystem habt, dann ist das die ultimative App dafür, ja, verschiedene Kameras oder eure Kamera von überall her abzufragen und dann eben zu sehen, was los ist. Aber nicht nur das. Es gibt auch jede Menge öffentliche Live-Webcams, die ihr hier abfragen könnt und dann eben mit auch aufzeichnen könnt. Fantastisch. Und somit könnt ihr euch zum Beispiel auch über das jeweilige Wetter aktuell informieren, indem ihr zum Beispiel verschiedene Flughäfen seht. Oder ihr wollt einfach ein bisschen was von dem Leben in einer anderen Stadt mitkriegen. Ich gucke mir oftmals so Live-Webcams in Tokio an. Ja, hab da immer so ein bisschen Heimweh, ja, nach Tokio. Und vielleicht findet ihr auch die ein oder andere Webcam ganz gut. Es sind schon etliche Webcams voreingestellt. Man kann die auch so einstellen oder am Anfang gleich sagen, ja, ich möchte da auch gleich öffentlich Webcams mit drin haben. Macht das auf jeden Fall. Könnt ihr nämlich gleich mal ausprobieren und sehen, was ich eigentlich meine damit. Ein paar Links sind leider veraltet. Auch das Hinzufügen von neuen Kameras, ja, muss ich sagen, hätte deutlich besser sein können. Während dieses Brimborium bei den Home-Kameras, also bei euren eigenen Kameras, vielleicht noch verständlich ist, weil die ja nicht unbedingt ein Gateway haben oder eine Internetadresse oder ähnliches, ja, ist da die Eingabe von der IP und so durchaus sinnvoll. Ja. Aber jetzt gerade bei den öffentlichen Kameras, da hätte ich mir gewünscht, dass es einfach eine Auswahlseite gibt, wo man einfach anklicken kann, welche öffentlichen Kameras man denn sehen will in dieser App. Das wäre also schon gut gewesen. Ansonsten allerdings sehr, sehr gut, macht richtig Spaß, ist übrigens auch Google Cast geeignet. Man kann also mit dem Teil auf Google Cast das ganze Bild, also diese Kamerawand, wenn man dann so will, streamen, beziehungsweise auch mit dem Chromecast. Und sogar Android Wear Unterstützung gibt es, also für die Smartwatch, ja. Nicht schlecht. Auch Sensoren werden bei einigen Kameras unterstützt, wie zum Beispiel Temperatursensoren, Luftfeuchtigkeit etc. Auch die werden dann eben angezeigt. Und wie gesagt, man kann das Ganze auch aufzeichnen, ja, auch alle Kameras auf einmal in diesem kombinierten Bild, was ich eigentlich ganz schön finde. Also eine super App, alles was man so braucht für die Kameras, die man daheim hat, beziehungsweise auch die öffentlichen Kameras. Die IP muss man sich dann halt eben zum Beispiel im Web direkt anschauen, ja. Also das ist eigentlich ganz leicht, wenn man Tokyo Livecam beispielsweise hier eingibt, dann findet man auf der Google-Suche gleich einige Kandidaten, ja. Da kann man dann eben draufgehen und sich dann entsprechend die direkte IP dieser Kamera besorgen und kann die dann eintragen in diesem System, in diesem Programm, in dieser App und dann hat man eben hier diese im Blick. Habe ich gesagt, ja, kostenlos bei Amazon momentan, ja, 3,99 im Play Store. Das war's für heute vom Ancast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Google Plus Ancast oben eingeben, dann die Ancast Community auswählen und schon könnt ihr selbst mal Vorschläge machen und so weiter. Es ist in letzter Zeit ein bisschen ruhig geworden, ja, ich weiß, schönes Wetter und so, ja, aber, ne, hier, haut mal rein, Leute. Und Mail könnt ihr mir auch schicken: rio@thenetcast.com, epsilon@thenetcast.com. Wenn es was Öffentliches ist, würde ich aber vorschlagen, nutzt die Google Plus Seite, ja, weil ansonsten kann ich das nämlich nur hier sagen und ja, gut, was noch? Ja, genau, die ganzen Links und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet ihr die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.